Nur an einem Ort stießen die spanischen Eroberer Amerikas auf einen heldenhaften Widerstand, der Jahrhunderte andauerte, in Chile. Der Mapuche, der Mensch dieser Erde, hat mit übermenschlichem Mut gekämpft, um sie zu verteidigen. Es konnte ja nicht anders sein. Auch die Spanier vergaßen das Gold, die große Verschwörung, den Kreuzzug gegen den Gral, denn hier gab es kein materielles Gold, noch irgendetwas anderes zu gewinnen als nur die erhabene Schönheit dieses armen Landes und die Hoffnung, dass der Gral, das ewige Leben, die verzauberte Stadt in irgendeinem Wald wirklich verborgen seien. Deswegen kämpften sie mit einem Mut, der demjenigen der Mapuches gleichwertig war über Generationen und Jahrhunderte. Und um der Ehre willen. Die begangenen Fehler, die Rassesünde, war ihnen als unvermeidlich vorgegeben worden in der Gloria einer unvergleichlichen Heldentat. Hierher gelangte der Marane nicht mit seinem Wucher, es kam nur der Krieger mit seinem Schwert, sein edles Blut zu vergießen. Wer würde nicht sein Leben für dieses Land geben und darum kämpfen bis zum letzten Blutstropfen, um seine Liebe, seine Anmut oder sein Unglück, um es zu erobern? Chile ist wie eine Geliebte, wie eine Domna des Troubadours und des Minnesängers, eine schöne, reine, junge Maid, ein Stern am Firmament, eine andere erschütternde Lichtsonne. Und für die Liebe, weil wir sie verdient haben, um des Amor wegen, gaben wir gern unser Leben hin. Mehr noch, Chile ist wie ein süßes und schönes Mädchen, das an einem mystischen Leiden unheilbar erkrankt ist, das sterben wird, noch bevor es uns gehört. Wenigstens hier auf dieser Welt, unter dieser Sonne. Ja, Chile ähnelt dem Leben wie sonst nichts, denn es scheint so, als ob hier immer etwas geschehen würde. Etwas, das nie eintritt, weder für diejenigen, die in einem unheimlichen Turm vor so vielen Jahren ermordet wurden, noch für die, welche jetzt und bei anderen Gelegenheiten ihre besten Träume in die Hoffnung setzen, dass etwas geschehen möge. Notwendige Enttäuschung, Niederlage, damit wir weiter träumen können, Armut, Anstrengung, Katastrophen, Erdbeben. Alles wird zerstört und es wird von vorn, vom Nichts begonnen werden müssen. Alles wiederholend. Was bleibt noch? Nur das Land, die schneebedeckten Vulkane, die in die Aura ihres göttlichen Lichtes eingehüllt sind, die Quillayes, die Ulmen, die Lärchen, die Johannisbrotbäume und die Kondore Wotans, die sehr hoch am Himmel ihre Kreise in den Regionen ziehen, wo der Donnervogel wohnt. Das ist unser Nationalismus, der einzig mögliche. Ein Nationalismus der in dieser Erde enthaltenen Sehnsucht. Das war auch derjenige des Mapuche und des Pedro de Valdivia, des Paters Mascardi, des Paters Menendez und allen derjenigen, die die Stadt der Cäsaren gesucht haben und dabei umkamen. Jeder andere Nationalismus entbehrt der ontologischen Wurzeln. Die Erde ist ein lebendiges und sehr gigantisches Wesen, in welchem jedes Teil eine genaue Funktion erfüllt. Wer in Chile geboren wurde, wird kämpfen müssen, ohne dies eigentlich zu wissen, um das planetarische Organ, auf dem er sich befindet, zu verwandeln. Und er wird für sich und für dieses Organ nur in dem Maße Erfolg haben, wie er genau den Ritus erfüllt, den er in seinem Mysterium zelebriert. Dann wird die umgewandelte Erde, sein Mapu, ihm den Ausgang gestatten, den er mit dem Schwert in der Hand erzwungen hat, um die Schale des Gral zu erringen, die bis oben hin mit dem Trunk der Wiederauferstehung und des ewigen Lebens erfüllt ist. Weil er den Kampf ausgetragen haben wird. Und wird in Valhöl eintreten, in die Stadt der Cäsaren. López de Gomara schreibt, dass es im Süden Amerikas einen mächtigen Cacique gab, Leuchingoma, der eine Amazonenkönigin aus dem weiten Süden noch mit Namen Gaibomela Tribut zahlte. Und dass es eine Insel in einem See gab, der von 7 Vulkanen umgeben war, mit einem Tempel und 1000 Priestern. Francisco López de Gomara war ein Schriftsteller und Eroberer, der große Einbildungskraft besaß und solch seltsame Namen erfand wie derjenige des Kari, der nichts mit denen der Mapuche-Sprache gemein hatten, nicht einmal mit Quichua. Man hat angenommen, dass der See und die Insel der tausend Priester sich auf die Sonneninsel im Titicaca und auf die Priester der Atumarunas beziehen könnten. Jedoch passen die sieben Vulkane nicht in diese Landschaft. Einzig weiter im Süden, viel weiter südlich noch, über Patagonien und seiner heiligen, verkrampften und vergeistigten Geografie hinaus, hätte man eine Insel umgeben von sieben Vulkanen finden können. Und diese extreme Spannung von sieben sich im Kreis aufeinanderfolgenden Vulkanen ist heute das Zentrum magisch-tellurischer Begebenheiten und des Zusammentreffens von Vimanas. Dort ist es möglich, eine außerplanetarische Melodie zu vernehmen, eine orphische Musik, einen Kammerton von jenseits der Sphären. Also wäre es dort, wo es den Tempel der tausend Priester gegeben haben könnte, vielleicht auch der Priesterinnen der Königin Gaibomilla. Durch Patagonien reisend glaubte ich, die Gegend entdeckt zu haben, die gezeichnet ist von Baumstämmen, die die Gestalten der Jungfrauen der Vulkane wiedergeben, so als ob sie behauen oder geschnitzt worden seien. In der Solidarität der Natur wiederholt das außerkosmische Plasma sein Gedächtnis. Die Natur ahmt die Kunst nach. Wir sagten schon, dass wir nichts darüber wissen, wer die ursprünglichen Bewohner dieser Welt des Südpols waren. Ein portugiesischer Anthropologe, Mendes Correa, glaubte, dass die Selknam von Feuerland, von der Antarktis gekommen waren. Die Karten von Piri Reis zeigen uns eine eisfreie Antarktis. Cosmes Indicopleutes gibt eine Erde wieder, die in eine andere Erde übergeht, die von einer anderen Erde kommt. Bevor das Schwert aus der Scheide gezogen wurde, bevor es diese Scheide verlor, war es von einer Rasse von Riesen begangen worden. Die Legenden berichten, dass diese Riesen nach dem Verschwinden der alten Sonne der neuen Sonne nicht widerstehen konnten und sich in die Anden flüchteten, in die verborgenen Städte. Ich glaube, dass die Gipfel der Anden in Wahrheit die versteinerten Riesen selbst sind, die bis zur neuen Wiederauferstehung schlafen. Habe ich sie denn nicht selbst gesehen? Andes, Anda, vollkommener Mensch. Die Andenkordillere ist wie die psychische Säule dieses Teils der Erde, des Südpols, des alten Hyperborea. Zu beiden Seiten dieser Säule laufen die Kanäle kosmischer Energie, Ida und Pingala, heute Chile und Argentinien. Um die Riesen wieder auferstehen zu lassen, um sie zu neuem Leben zu erwecken, wird die gemeinsame esoterische Arbeit von beiden geistigen Bändern notwendig sein, die von ausgesuchten chilenischen und argentinischen Kriegern in einer Art Integration, einer alchemistischen Vermählung bestätigt von den Morgenstern Oyehue ausgeführt wird. Ein Kampf zwischen den beiden Völkern würde bedeuten, dass Ida und Pingala sich gegenseitig zerstören und jede Möglichkeit einer Umwandlung der Landschaft und der Seele, der Erde, des Südpols, der Wiederauferstehung der Welt der Riesen und des Überganges in eine neue Zeit für immer verhindern. Die große Verschwörung des Judentums kämpft verwegen darum, diese Katastrophe im Süden der Welt hervorzurufen, den Krieg zwischen Chilenen und Argentiniern, angeregt vom Herrn der Finsternisse mit seinen Machtzentren in dieser südpolaren Zone zu provozieren. Die Mapuches wussten auch von den Riesen und ihrer verschwundenen Welt. Sie nannten diese Hatun Runa, weil die Riesen die wirklichen Herren der Runen waren. Mit diesen waren sie in der Lage, die Andenkordillere zu errichten, sich mit einer Schneedecke zudeckend, um zu schlafen und von ihrer Wiederkehr unter einer anderen Sonne zu träumen. Die Mapuches nannten die heilige Kordillere Vire Mahuida und auch Pire Mapu, Land des Schnees. Auf diesem Wege schreiten wir auf des Messers Schneide die Anka Huincas, die Eingeweihten des Kondor, die wir einem Huilca, dem Kreis der Krieger des Meisters, der Huilcanota hieß, angehören, mühsam über den glorreichen Weg der Fabel Rüpü, wie die Mapuches sagen, auf der Suche nach der Stadt der Cäsaren, nach Trapalanda, nach Kalösch, den Oasen der Antarktis, Asgard, Midgard, während einer Mitternacht, die ein Mittag sein wird, Rangü Antü.